gegen den Krieg bin, das ahnten Sie schon dunkel. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass alle Leute, die Krieg machen, besonders die großen Massenmörder, auch alle gegen den Krieg sind. Genauer gesagt, Sie sind nämlich für einen Frieden, der ohne Krieg nicht zu erreichen ist. Für den Frieden kämpfen Sie alle. Sonst ginge der Krieg auch nicht so prima. Erhard Eppler hat gesagt, wir machen uns schuldig so oder so, hat dafür viel Applaus gekriegt auf dem SPD-Parteitag. Das spiegelt offenbar ja die Beklemmung wieder, die besteht zwischen einerseits nie wieder Auschwitz, auf der anderen Seite nie wieder Krieg. Offenbar herrscht da eine Verunsicherung, wie man sich entscheiden soll. Na, dass wir alle schuldig sind, das ist eine biblische Binsenwahrheit. Das hat er aus der Bibel schlecht abgekupfert. Das ist sowieso klar. Das wissen wir ja, dass alle Menschen, die lebendig leben, auch schuldig werden müssen. Das ist pfäffisch gesagt und keine politische Aussage, mit der man irgendwas anfangen kann. Man muss schon ein bisschen genauer werden. Ich bin, wenn Sie meine bisherige Lebenshaltung in Rechnung stellen, natürlich immer der Meinung gewesen, dass man Kriege führen muss gegen Menschen oder gegen Regime, genauer gesagt, die massenmörderisch sind, die völkermörderisch sind. Denn die Tatsache, dass Sie mit mir hier überhaupt am Telefon reden können, verdanken wir nur der Tatsache, dass 1933 bis 1945 es Menschen gab, die gegen die Nazis gekämpft haben. Und dass es GIs gab, der US Army und englische Soldaten und sowjetische, russische Soldaten, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt und ja auch verloren haben, damit der kleine Wolf Biermann leben kann. Übrigens, wenn die das nicht gemacht hätten, dann würden Sie heute Morgen am Radio, Sie vielleicht nicht, aber das deutsche Radio mit Heil Hitler beginnen, in Memoriam an den großen Führer, der ja dann noch die halbe Welt erobert hätte. Nee, ich bin der Meinung, dass es richtig ist, gegen solche Massenmordregime auch mit Gewalt vorzugehen, wenn es anders nicht geht. Wenn es ohne Gewalt geht, immer besser. Das ist aber auch wieder eine platte Mitteilung, mit der jeder leben kann, aber die auch nichts anfangen kann. Herr Biermann, von Joschka Fischer bis Elie Wiesel werden Vergleiche gezogen zwischen dem Belgrader Regime und dem NS-Regime. Ist Milosevic ein neuer Hitler und was heißt das für die politischen Ziele in diesem Krieg? Ein neuer Hitler kann er schon deswegen nicht sein, weil er im Format nicht über diese Ressourcen verfügt wie Herr Hitler damals. Es ist jedes Mal anders. Milosevic ist ein bankrotter Funktionär des alten Regimes, des alten kommunistischen, in Klammern, titoistischen Regimes, der jetzt plötzlich auf die nationalistische Schiene gefahren kommt, weil auf diesem Gleis er wunderbar sich die Serben unter den Nagel reißen kann, emotional unter den Nagel reißen kann. Denn es ist ja nicht so, wie immer manche Leute denken, dass dieser Bösewicht Milosevic nur erwischt werden muss, getötet oder vor ein Kriegsverbrechergericht gezerrt werden muss. Der ist so mächtig, dieser Wicht dort, weil das Volk ihn auch so trägt. Das ist in diesem Sinne sehr wohl vergleichbar, wenn auch nicht gleich, mit dem, was damals in Deutschland war. Die Macht von Herrn Hitler bestand ja auch hauptsächlich darin, dass das deutsche Volk so verliebt in ihn war, dass sie ihn so unterstützt haben. Und zwar, wie Sie wohl wissen, bis 12:05. Kann man mit der ganzen Bombardements. Kann man mit Milosevic denn einen Frieden noch aushandeln, mit ihm persönlich? Der Meinung bin ich gar nicht, aber ich bin kein Militär und kein Staatsmann. Meine Sprache ist ja das Gedicht. Und insofern ärgere ich mich schon halb, dass ich mich von Ihnen so leicht verführen lasse, hier solche politischen Blasen abzublasen. Denn meine Sprache ist ja das Gedicht. Und Sie hätten mich lieber eine Woche später anrufen sollen. Wissen Sie warum? Dann hätte ich Ihnen was Besseres liefern können. Ich habe nämlich ein großes Gedicht über dieses Thema geschrieben, dass diese ganzen komplizierten Dinge etwas tiefer und etwas differenzierter darstellt, als es irgend so eine flotte Meinungsäußerung jemals leisten kann. In Klammern, hoffentlich ist es mir gelungen. Wenn es mir aber gelungen ist, dann hätten die Hörer Ihres Radios, zu denen ich übrigens auch gehöre. Sie sind doch vom Deutschlandfunk, ne? So ist es. Ja? So ist es. Ja, ich höre das ja im Auto. Dann hätten die mehr davon, dann könnte ich Ihnen dieses Gedicht zeigen. Aber das erscheint erst in einer Woche in einer Zeitschrift. Wenn Sie mir bis dahin noch eine Frage erlauben, Herr Biermann. Der französische Innenminister Jean-Pierre Chevènement hat seinen Kollegen im französischen Kabinett in diesen Tagen einen Text des eben angesprochenen Hans-Magnus Enzensberger ohne Worte auf den Tisch geknallt, in dem es heißt, es sei an der Zeit, von der Wunschvorstellung einer omnipotenten Moral Abschied zu nehmen. Kann es sein, dass das Argument des Humanitären, unter dem dieser Krieg ja geführt wird, uns in Zukunft wider Willen mehr Waffengänge beschert, als wir das vermuten? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir von einer allgemeinen Moral uns verabschieden müssen. Das halte ich für philosophisch verbrämten Mist. Denn im Gegenteil, die Menschheit wird doch allmählich ein Dorf im Ganzen, der ganze Erdball, durch die Medien, durch die Möglichkeit, überall hinzukommen. Wir wachsen zusammen sozusagen und wir müssen unser Gemeinwesen irgendwie regeln. Und dazu brauchen wir nach meiner Meinung auch so etwas wie eine allgemein verbindende Moral, die unter dem Firmenzeichen Menschenrechte im Moment im Handel ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns bemüßigt fühlen, uns einzumischen in anderer Leute Angelegenheiten. Wir könnten doch sagen, was gehen uns diese Serben an? Sollen sie sich doch ihr Land machen, wie sie wollen und umbringen, wen immer sie möchten, die Albaner da? Nein, es geht uns nichts an. Es geht auch in diesem Falle nicht um Öl, wie den Amerikanern beim Golfkrieg unterstellt wurde. Es geht nicht um irgendwelche ökonomischen und Machtinteressen, sondern es geht natürlich auch um den Versuch, eine allgemein verbindliche Ordnung zwischen den Völkern herzustellen, mit der alle leben können, was noch lange nicht heißt, dass sie alle gleich leben müssen. Aber irgendwie sollte es verboten sein, mal so ganz spießig gesagt, so wie es verboten ist, seine Schwiegermutter umzubringen oder seine Kinder zu foltern, genauso sollte es verboten sein, ganze Völker abzuschlachten, egal unter welchem Firmenzeichen, welcher Religion und welchen schwärmerischen Ideen auch immer.